WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zum freitäglichen Krimi auf WDR 3 und der beginnt mit diesem Stellenangebot. Erblindeter Autor sucht Amanuensis. Klar, Erblinden ist für einen Schriftsteller höchst Strafe, zumal zu Zeiten, als die technischen Hilfsmittel noch nicht so fortgeschritten waren wie heute. Da braucht man dann die Hilfe eines Menschen und diktiert, in der Hoffnung, dass der Amanuensis, wie man einst den Sekretär oder Schreibgehilfen eines Gelehrten nannte, dann auch treulich aufschreibt, was er gesagt bekommt und nicht die eigene Geschichte erzählt. Erinnern ist ja immer auch Geschichten erzählen. Dazu gehört dann auch Konstruktion und die Frage, wie viel Wahrheit in Überlieferungen steckt. Sie hören die Geschichte prominent besetzt mit Hans-Peter Hallwachs, Andreas Fröhlich, Heinrich Giskes und Peter Nottmeier. Gute Unterhaltung. Blindband von Gilbert Adair, aus dem Englischen von Thomas Schlachter. Hörspielbearbeitung Klaus Ariens. Regie Angeli Backhausen. Diese verdammte Jalousie macht mich noch wahnsinnig. Aber was könnte ich schon tun? Wo bleibt der nur? Vielleicht ist er... So, Mr. Ryder, da sind Sie und da bin ich. Man wird sehen, was man sehen wird. Wer ist da? Ich bin's, John Ryder. Wir sind um drei verabredet. Richtig. Augenblick. Kommen Sie rein. Ich bin leider etwas spät, aber ich... Aber nicht so. Fast auf die Minute pünktlich. Beinahe ein Kunststück, wenn man bedenkt, wie einsam das Haus ist. Leider kann ich Ihnen keinen Kaffee anbieten. Meine Haushälterin ist heute nicht hier. Und ohne sie ist es höllisch kompliziert. Machen Sie sich wegen mir keine Umstände. Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir. Ja. Unser Telefongespräch war eher etwas flüchtig. Vielleicht erzählen Sie mir einfach ein bisschen von sich. Wie alt sind Sie, Mr. Ryder? Ich bin 33. 33. Was machen Sie beruflich? Ich handle mit Wertpapieren. Für gewöhnlich erledige ich meine Geschäfte von zu Hause aus, aber den ganzen Tag zu Hause alleine vor dem Bildschirm, das kann einem auf die Dauer ganz schön fade werden. Ich habe in letzter Zeit gut verdient und Ihre Anzeige in der Times, die klang vielversprechend. Offen gesagt, suche ich etwas Abwechslung. Sie haben offenbar keine Ahnung, was diese Stellung bei mir erfordert. Kennen Sie meine Bücher? Oh, ja, ich bin ein großer Bewunderer von Ihnen. Wirklich? Ja. Und was haben Sie gelesen? Zu Füßen von Gespenstern, natürlich. Das war zu befürchten. Typisch. Mein schlechtestes Buch. Und genau das kennen alle. Das hat Ihnen immerhin den Booker Prize gebracht. Kommen wir zur Sache, Mr. Ryder. Wie gut ist Ihre Beobachtungsgabe? Ganz gut, denke ich. Beweisen Sie es. Beschreiben Sie mir diesen Raum und was sich darin befindet. Ein großer Raum. Sehr dunkel, quadratisch, beinahe quadratisch, mit einem prunkvollen Kamin aus schwarzem Marmor. Links und rechts davon stehen zwei schwarze Ledersessel. Ich sitze in einem, Sie im anderen. Uns gegenüber vor der Bücherwand stehen drei kleinere Stühle. Rot, schätzungsweise 18. Jahrhundert. Rechts vom Kamin steht eine Büste, augenscheinlich eine Mulattin. Könnte vielleicht aus Terrakotta sein. Gut, wirklich sehr gut. Machen wir es ein wenig schwieriger. Können Sie mir Ihr Gesicht beschreiben? Mein Gesicht? Beschreiben Sie mir ganz genau, wie Sie aussehen. Würden Sie sich als gut aussehend bezeichnen? Ja, also wenn ich ehrlich sein soll, muss ich sagen, dass ich wirklich gut aussehe. Ah, und? Nun, ich bin schlank und habe ein schmales Gesicht mit hohen, mit markanten Backenknochen Und ich habe... Also, das ist alles ein bisschen peinlich. Meine Nase ist knochig, aber vollkommen gerade und ich habe blaue Augen, himmelblau. Würden Sie mir jetzt bitte sagen, was... Haben Sie etwas Geduld, mein Lieber. Bin fast fertig. Ich möchte, dass Sie nun mein Gesicht beschreiben. Erzähl mir jetzt nicht, darüber gäbe es nichts zu sagen. Das weiß ich besser. Ich will Ihnen gleich sagen, Mr. Ryder, dass Sie mir überhaupt nichts nützen, wenn Sie mein Gesicht nicht beschreiben. Wie Sie wollen. Die ganze linke Seite sieht aus, als habe man versucht, sie runterzureißen. Alles scheint schräg abzusacken. Ganz besonders ihr Mund. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Lippen die Wörter beim Sprechen kauen. Ihre Haut, ich spreche noch immer von der linken Seite, die Farbe ihrer Haut ist wirklich höchst befremdlich. Eine Art grünliches Grau, wie Grünspan. Und an den Schläfen haben sie Narben. Ein Kreuzmuster an Narben. Ihre rechte Gesichtshälfte wirkt halbwegs unversehrt. Ihre Augen allerdings kann ich nicht beschreiben. Sie tragen eine dunkle Brille. Aber natürlich, wie gedankenlos von mir. Na, John Ryder, hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Sie haben keine Augen. Stimmt genau. Ich bin nicht nur blind, sondern ich habe die Augen selbst verloren. Meine Glückwunsch. Hätte eine Spur weniger gründlich ausfallen dürfen. Nein. Sie haben sie ausgezeichnet geschlagen. Sie haben genau getan, worum ich Sie gebeten habe. Darf ich fragen, wie das passiert ist? Ein Unfall. Vor 4 Jahren in Sri Lanka. Der Wagen fing sofort Feuer. Ich hatte am ganzen Körper Verbrennungen 3. Grades. Was Sie sehen, ist lediglich die Spitze des Eisberges. Haben Sie nie an eine Gesichtsoperation gedacht? Mein lieber John, das hier ist das Resultat einer Gesichtsoperation. Schauen Sie es sich ruhig an, nur zu. Verzeihen Sie meine Neugier, aber Sie leben hier ganz allein? Seit meinem Unfall lebe ich sehr zurückgezogen. Hier werden Sie weder ein Radio noch einen Fernsehapparat finden. Der nächste größere Ort ist etwa 50 Kilometer von hier entfernt. Ah ja, Chipping Campden. Ich bin daran vorbeigekommen. Und es gibt niemanden, der Sie hier besucht? Anfangs nur ein paar Aasgeier von der Presse. Jetzt nicht einmal mehr. Ich habe nicht geahnt, wie willkommen mir diese Abgeschiedenheit einmal sein würde. Ich habe niemanden, außer dieser analphabetischen Mrs. Kilbride, die für mich kocht und das Haus halbwegs sauber hält. Dann suchen Sie also Gesellschaft. Gesellschaft? Was ich suche, John Ryder, ist jemand, dessen Augen an die Stelle der meinen treten. Ein Amanuensis. Jemand, der die Welt für mich beobachtet, dass ich sie zu meiner Prosa machen kann. Ach, Sie wollen ein Buch schreiben? Mit Ihrer Hilfe, ja. Eine Art Autobiografie, mein Testament, wenn Sie so wollen. Ja, bestimmt wird es mein letztes Buch sein. Sie sollen es für mich niederschreiben. Haben Sie schon einen Titel? Einen Arbeitstitel. Die Wahrheit und ihre Folgen. Oh ja. Den mag ich sehr. Ich fand ihn etwas zu gespreizt. Nein. Sie sollten ihn beibehalten. Also wie steht's, John? Ich zahle Ihnen 3.000 pro Monat zuzüglich Kost und Logis. Natürlich müssen Sie hier wohnen. Und Sie hätten 2 Tage pro Woche frei. Reizt es Sie, mit mir an diesem neuen Buch zu arbeiten, ja oder nein? Ich denke, ja. Gut, sehr gut. Da wären wir uns ja einig. Wir sollten drauf trinken. Der Whisky steht hinten auf dem Schrank. Ach und... Lass mir die Förmlichkeiten beiseite. Nenn mich einfach Paul. Ist gut. Bitte. Bitte was? Dein Whisky. Gestatte mir die Bemerkung, John. Du musst immer zuerst meine Hand nehmen und dann das Glas hinstellen. Sonst kann ich unmöglich wissen, wo es ist. Ach so, ja. Entschuldigung. So. Ist das richtig so? Ja, danke. Wirst du schon noch lernen. Es gibt ein paar Dinge, die unbedingt zu beachten sind. Ich weiß, es hört sich lächerlich an, aber ich fürchte mich vor der Dunkelheit. Ich fürchte mich entsetzlich vor der Dunkelheit. Ja, aber du siehst sie doch gar nicht. Bitte verhalte dich in diesem Hause immer so, als könnte ich sehen. Das Licht muss immer brennen. Und ganz besonders im Badezimmer. Im Badezimmer? Ich singe ab und zu. Cole Porter und sowas. Die Vorstellung wäre mir schlicht unerträglich, mich in der Badewanne einzuseifen und You Are the Top oder Cheek to Cheek zu trällern im Dunkeln. Ich werde darauf achten. Und noch etwas. Keine geschlossenen Türen. Ich leide unter Platzangst. In einem für dich wahrscheinlich unbegreiflichen Ausmaß. Ich habe Platzangst im Universum. Oh, Mann, wenn das keine Platzangst ist. Das ist nicht zum Lachen. Sorge bitte dafür, dass die Tür immer einen Spalt offen steht. Ich verspreche, du wirst niemals allein in der Dunkelheit sein. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ganz im Ernst. Auf die Wahrheit und ihre Folgen. Auf die Wahrheit und ihre Folgen. Gute, zuverlässige alte Mrs. Kilbride. Ich habe sie nie gesehen. Sie hat erst nach meiner Rückkehr aus Sri Lanka hier angefangen. Ob du sie mir wohl beschreiben könntest? Mrs. Kilbride? Oh, jetzt ist voll. Danke. Also mal sehen, sie ist Ende 50, ziemlich gut erhalten, eigentlich verblüffend schlank. Ich hoffe, dass das jetzt nicht sexistisch ist oder sowas, aber sie ist nicht halb so großbusig, wie man annehmen möchte, wenn man sie einfach nur hört. Ob es sexistisch ist, weiß ich nicht. Bestimmt ist es unappetitlich, wo ich gerade gegessen habe. Habe ich was Lustiges gesagt, John? Etwas Lustiges? Du lächelst. Warum lächelst du denn? Du kannst mich lächeln hören? Sei gewarnt, John Ryder. Ich kann dich sogar denken hören. Aus mir ist keineswegs ein schlechter Beobachter geworden, seitdem ich nichts mehr sehen kann. Was ist los? Wer ist da? Oh Gott, bist du beschäftigt? Ich hab nicht gewusst, dass... Verdammt doch mal raus! Ich lasse die Tür immer offen! Das hat mit meiner Platzangst zu tun! Das hab ich dir erklärt, John! Verdammt! Dabei tut es nicht zur Sache, ob ich nun bade oder scheiße! Ich hab doch nur geglaubt, dass das Badezimmer frei ist, weil das Licht nicht brennt! Was hast du gesagt? Das Licht brennt nicht! Aber das Licht brennt doch! Natürlich brennt es! Nein, Paul, es brennt nicht. Jetzt brennt's. Ja. An, aus, an, aus, an. Siehst du? Ist das alles so? Ja, schon gut! Das verstehe ich nicht. Ich schalte das Licht immer an. Ja, vielleicht hast du es ausnahmsweise vergessen. Ich vergesse es nie! Aber vielleicht hast du es vergessen, John. Als du vorhin aus dem Bad kamst, hast du da das Licht gelöscht? Na, verflucht, ich fürchte nicht. Angesichts meines derangierten Zustands ist es vielleicht sogar besser, als das Licht nicht gebrannt hat. Diese Unterhaltung ist hochgradig widerwärtig. Paul, wenn es so war, dass ich... Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht, John! Er schreit vor der Tür herum und ich hocke hier mit den Hosen um die Füße. Bist du bereit? Einen Moment. Ich warne dich gleich. Ich bin es nicht gewohnt zu diktieren. Übrigens, Paul, auf deiner Krawatte ist ein Kaffeefleck. Ach, hey. Stört mich nicht. Aber ich dachte, bis... Ich hasse Flecken. Selbst blind hasse ich sie. Selbstverständlich muss ich die ablegen. Schade. Es ist eine Cherokee. Soviel ich weiß, gab es nur ganz wenige davon. Mit diesen samtenen, bunten Karos. Aber nein. Wie meinst du das, nein? Ja, keine Karos. Die ist beige. Mit dunkelbraunen Streifen. Ich habe keine solche Krawatte. Ich besitze keine braun gestreifte Krawatte. Das ist die Krawatte, die du gerade abgelegt hast. Aber ich sage dir doch, das kann nicht sein! Es ist doch nicht so wichtig, oder? Das heißt doch nur, dass du deine gute Cheruti nicht vollgekleckert hast. Du hörst mir nicht zu. Ich besitze keine braun gestreifte Krawatte. Ich habe sämtliche Krawatten gekauft, bevor ich erblindet bin. Sie hängen sauber geordnet auf einem Extrabügel in meinem Kleiderschrank. Wenn du willst, können wir nachher deine Krawatten durchgehen. Aber sollten wir jetzt nicht besser anfangen? Ja. Ich besitze ja, keine natürlich. Braun gestreifte Krawatte, verdammt nochmal. Also, schön. Mal sehen. Ich bin blind. Punkt. Ich bin blind. Punkt. Das habe ich bereits gesagt. Entschuldige. Ich bin soweit. Und hör auf, mich anzutreiben! Das ist kontraproduktiv. Verzeihung. Und bitte mich nicht ständig um Verzeihung, verdammt! Das macht mich doch wahnsinnig! Entschuldige. Die Sache mit der Krawatte, ich weiß auch nicht, weshalb mich das so aufregt. Hey, was für ein geräumiger Schrank. Man kann direkt hineinsteigen. Was ist mit den Krawatten? Siehst du die Cheruti? Wie sieht die nochmal aus? Samt. Mit farbigen Karos. Cheruti 1880 oder 1885. C-E-R-R-U-T-I. Nein. Nein, hier ist keine. Oh, doch hier. Cheruti. Mit Spiralmuster. Keine Karos? Warte mal. Nicht ganz durch. Tut mir leid. Keiner Karos. Wo ist diese Krawatte? Bist du dir wirklich sicher? Ja, ich bin alle durchgegangen. Wo ist sie? Auf dem Schrankboden liegt sie auch nicht. Nein. Wirklich ziemlich beängstigend. Früher brauchte ich die Dinge nicht anzuschauen. Sie waren einfach da. Nun gibt es überhaupt nichts mehr. Bevor man mir nicht sagt, dass es existiert. Immer doppelt ohne Eis. Danke. Weißt du was, John? Deine Anwesenheit ist so ziemlich das Beste, was mir passieren konnte. Es ist nett, dass du das sagst. John, wenn du übers Wochenende zurück nach London fährst, könntest du da was für mich recherchieren? Natürlich. Worum geht's? In der National Gallery hängt ein Selbstbildnis von Rembrandt, entstanden kurz vor seinem Tod. Im Souvenirladen müsste es eigentlich Postkarten des Bildes geben. Kauf eine und bring sie mit. Und schau nach, ob auch ein Puzzle davon existiert. Allerdings befürchte ich, dass das Sortiment nicht weit über Syrah und Holbeins Gesandte hinausreicht. In Ordnung. Postkarte und, wenn vorhanden, das Puzzle. Sonst noch was? Ja. Direkt vor der National Gallery auf dem Trafalgar Square stehen, wie dir vielleicht bekannt ist, an drei der vier Ecken Statuen. Ja, natürlich. Ein Sockel ist unbesetzt. Richtig, aber welcher? Ich glaube, das kann ich dir bereits jetzt beantworten. War es nicht der oben links? Ich würde dich nicht fragen, wenn ich mich selbst erinnern könnte. Überprüf es einfach. I get no cake from champagne. Me alcohol doesn't thrill. At all, so tell me, why should it be true that I get a kick? Ist da jemand? Hallo? Bist du das, Ryder? Wer ist da? John? Steht da jemand? Bist du da? Morgen, Paul. Gut geschlafen? Beschissen. Oh, das tut mir leid. Hoffentlich habe ich dich nicht geweckt. Als ich heimgekommen bin, habe ich mich bemüht, möglichst leise zu sein. Wann genau bist du denn heimgekommen? Ja, spät. Spät, nach Mitternacht. Er war noch nicht da. Was habe ich denn dann gehört? Wie war es in der National Gallery? Hattest du Erfolg? Ich habe die Postkarte und das Puzzle. Das Puzzle? Aber ja. Tatsächlich? Von Rembrandts Selbstbildnis? Hier ist es. Du erstaunst mich. Schwein muss der Mensch haben. Es war im Angebot. Erzähl mir vom Trafalgar Square. Stimmt deine Vermutung, dass sich der freie Sockel oben links befindet? Leider nein. Er ist nicht mehr unbesetzt. Sie haben eine neue Statue aufgestellt. Du nimmst mich auf den Arm. Na, keineswegs. Auf dem Sockel steht jetzt Diana. Prinzessin Diana. Diana auf dem Trafalgar Square, unglaublich. Sie ist in Paris bei einem Autounfall ums Leben gekommen, ungefähr vor... Vielen Dank, John. Dianas Tod ist selbst mir nicht entgangen. Ich bin blind, aber nicht taub. Ich brauche die Nummer. In dem kleinen Notizbuch neben dem Telefon. Andrew Bowles. Wenn er selber dran geht, gib ihn mir. Sonst leg einfach auf, es soll nicht. Guten Tag. Könnte ich bitte mit Andrew Bowles sprechen? Ja. Ach, tatsächlich. Aha. Und wie lange? Ach so. Nein, ich melde mich, wenn er wieder da ist. Ja? Danke. Danke. Tut mir leid, dein Agent ist verreist. Verreist? Ja, in den fernen Osten. Hongkong, Australien und über San Francisco und New York zurück. Er ist noch mindestens 14 Tage unterwegs. Ach, zu dumm. Na schön. Wenigstens hat das Buch bis dahin etwas mehr Kontur angenommen. Lies vor, was du über den Rembrandt notiert hast. Ja, einen Moment. Was habe ich hier? Gut, Titel. Selbstbildnis im Alter von... 63. Gemalt im Jahre... 1669. Nur wenige Tage vor seinem Tod. Nein, 4 Monate. 4 Monate? Ja. Bist du sicher, dass es nicht Tage sind? Ich habe alle Daten von dem Schildchen an der Wand. Seine Nase ist ziemlich knorrig und auf der Spitze liegt so ein lustiges kleines Licht. Oh, und er hat ein graues Haarbüschel direkt unter der Unterlippe. Nein. Nein? Er ist zwar schlecht rasiert, aber ein einzelnes Haarbüschel? Nein, sowas gibt's nicht. Jedenfalls nicht so, wie du es dir vorstellst. Seine Hände liegen flach auf den Knien, eine Hand auf jedem, die Finger gespreizt. Sind nicht gefaltet. Dann hast du geglaubt, sie seien gefaltet? Ja. Wahrscheinlich schon, aber ich... Ich weiß es einfach nicht mehr. Doch, doch. Ist es denkbar, dass ich jetzt auch noch mein Gedächtnis verliere? Paul, es waren doch bloß Details. Nichts Ernstes. Banale kleine Fehler. Für mich ist dieses Haarbüschel ernst, todernst. Wenn ich mich nicht einmal mehr an mein Lieblingsbild erinnern kann. Du hast es seit Jahren nicht mehr gesehen. John, mit meinem Augenlicht habe ich die Gegenwart verloren und nun entgleitet mir auch noch die Vergangenheit. Aber Paul, ich bin doch hier. Ich will von nun an deine Gegenwart sein. Hm? Und deine Vergangenheit. Und für wie lange? Was ist heute die Welt für mich anderes als ein leeres Blatt? Ein leeres, schwarzes Blatt, auf dem sich jede Textspur in Windeseile verwischt. Was würde ich geben? Meine Arme, meine Beine, alles. Um diese Welt noch einmal zu sehen. Lies mir den letzten Absatz vor. Bitte. Erinnern wir uns an das Selbstbildnis im Alter von 63. Nicht an das Original, sondern an das Puzzle aus dem Souvenirladen der National Gallery. Rembrandt van Rijn, 4 Monate vor seinem Tod, die Hände... Warte noch einen Moment. Könntest du Mrs. Kilbride bitten, uns einen Kaffee zu kochen? Ich werde uns Kaffee machen. Wo ist Mrs. Kilbride? Ich habe die Woche freigegeben. Du hast was? Sie hat angerufen, Joe ist krank. Er hat sich die Grippe geholt oder sowas. Es ging ihm offensichtlich schlecht und... Und es ist dir nicht in den Sinn gekommen, mich vorher zu fragen, bevor du ihr die ganze Woche freigibst? Ja, du hast geschlafen. Ich wollte dich nicht wecken. Ist das denn zu fassen? Und wer wird jetzt für uns kochen? Ja, ich. Ich könnte nachher ein paar Besorgungen machen und uns heute Abend etwas Besonderes auftischen. Hm? Was meinst du? had a thing. He was the one. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. Ist da jemand? John? Bist du das? Sag schon was, Herrgott, nochmal. John? John? John! Ich bin ja da. Was ist los? Stimmt was nicht? Gib mir eine ehrliche Antwort, John. Hast du vor etwa einer Minute hier im Badezimmer gestanden? Was? Natürlich nicht. Warum? Ja, egal warum! Ich will einfach nur wissen, ob du hier warst. Neben der Tür. Nein, Paul, ich war nicht hier. Ganz ehrlich. Ich hätte spüren können. Es ist jemand im Badezimmer. Oh, du hast ja selbst Kaffee gekocht? Natürlich nicht. Du weißt, dass ich das niemals könnte. Den hat Mrs. Kilbride gemacht. Möchtest du einen? Geht's Joe wieder besser? Nein. Sie hat nur ihren Nähkorb abgeholt und sich ein wenig umgesehen. Das Puzzle hat dir besonders gut gefallen. Ich wollte es dir sowieso sagen. Wirklich. Ach ja. Was wolltest du mir denn sagen, John? Was für eine Entschuldigung könntest du denn dafür vorbringen, dass du einen Blinden betrogen hast? Du musst mir glauben, wenn ich... Warum sollte ich dir glauben? Warum sollte ich dir noch irgendetwas glauben? Du widerst mich an! Als ich in der National Gallery war und das Puzzle gekauft habe... Das sind Holbeins Gesandte, stimmt's? Hat Mrs. Kilbride dir das erzählt? Die gute Mutter Kilbride könnte den Holbein nicht von Schildkröten-Scheiße unterscheiden. Aber dass zwei Männer abgebildet sind statt einem, ist selbst ihr nicht entgangen. Na, John? Du wolltest etwas sagen? Ich konnte den Rembrandt nicht auftreiben und habe stattdessen den Holbein gekauft. Ich dachte, da du es sowieso nicht sehen kannst, spielt es überhaupt keine Rolle. Keine Rolle? Du hast dir sogar von mir einen Abschnitt meines Buches diktieren lassen, in dem die Existenz dieses Puzzles frank und frei behauptet wird. Gott, ich kam mir so mies vor deswegen. So mies, dass ich geglaubt habe, du könntest die Panik in meiner Stimme hören. Woher sollte ich denn wissen, dass du tatsächlich vorhattest, darüber zu schreiben? Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Wenn du möchtest, dass ich gehe, dann werde ich auf der Stelle meine Koffer packen. Wenn es wirklich so sein soll. Eigentlich müsste es so sein. Dann war's das wohl. Ich weiß es nicht. Kann ich dir vertrauen? Hör mir jetzt genau zu. Ich möchte, dass du mir eine Frage beantwortest. Eine ganz einfache Frage. Kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Paul, ich... Beantworte meine Frage! Kann ich dir vertrauen? Ja. Dann wollen wir nie wieder davon sprechen. Spar dir jede weitere Entschuldigung und jede weitere Erklärung. Wo sind wir? Vor der Gemeindewiese. Was siehst du? Drei Kinder. Zwei junge Mädchen sitzen auf dem Karussell. Und das dritte Kind? Ein kleiner Junge. Steht etwas abseits. Er trägt eine Bommelmütze. Hat er Fäustlinge an? Das kann ich von hier unmöglich erkennen. Schade. Ich habe eine Schwäche für Kinderfäustlinge. Besonders wenn sie den kleinen Knirpsen von den Handgelenken baumeln. Einfach niedlich. John? John? Ja. Ziemlich niedlich. In Gegenwart eines Blinden musst du aufpassen, dass du nicht allzu lange schweigst. Er nimmt dein Schweigen ausgesprochen ernst. Ich habe gerade an etwas denken müssen. Ich habe heute ein paar Bemerkungen gemacht, die nicht gerade schmeichelhaft waren. Die habe ich verdient, Paul. Ich kann mich nur noch mal entschuldigen. Aber, weißt du, wir haben ja jetzt ein neues Blatt aufgeschlagen. Ne? Unbeschrieben wie in einem Blindband. Und deshalb habe ich mich gefragt, dass ich die Sache gerne ins Reine bringen möchte. Nein, das danach! Ich habe von leeren Seiten in einem Blindband gesprochen. Das ist es. Was ist was? Blindband. Begreifst du denn nicht? Blindband. Das Buch eines Blinden, ein Blindband. Der perfekte Titel für mein Buch. Anstelle von Die Wahrheit und ihre Folgen. Ja, der Titel hat mir eigentlich nie richtig gefallen. Das, die Wahrheit und ihre Folgen. Heaven, I'm in heaven. Heart beat so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we are together, noch Kaffee? Danke, nein. Also entspann mich nicht auf die Folter, lies schon vor. Salman Rushdie erwischt. Wer, die Fundamentalisten? Man weiß es noch nicht genau. Er und zwei seiner Leibwächter wurden gestern Abend in einem Landhaus in York erschossen. Das tut mir leid. Was gibt es sonst noch? Cook will die Erbschaftssteuern erhöhen. Welcher Cook? Der Premierminister. Robin Cook. Robin Cook ist Premierminister? Ja, natürlich. Aber was ist denn mit Blair? Paul, Blair ist zurückgetreten. Vor einer halben Ewigkeit. Sag mir bloß, dass du davon nichts gehört hast. Zurückgetreten? Das kann ich nicht glauben. Wann denn? Und warum? Mit AIDS. AIDS? Tony Blair? Er hat sich vergeblich bemüht, es geheim zu halten. Es machte überall auf der Welt Schlagzeilen. Es wird dir nicht entgangen sein, dass ich die Schlagzeilen nie zu Gesicht bekomme. Und andere Zeilen genauso wenig. Na, lies weiter! O.J. Simpson hat Selbstmord. Hallo? Mrs. Kilbright? Ach, herrje. Nein. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Ich werde mit Paul reden. Joe braucht Sie jetzt. Ja. Ganz sicher. Danke. Danke, mach ich. Bis dann. Joe ist ja krank. Mrs. Kilbright muss sich jetzt um ihn kümmern. Na, dann werden wir noch eine Weile auf uns gestellt sein. Übrigens kannst du am Nachmittag meinen alten Studienort in Oxford aufsuchen. Hertford College. Mhm. Sicher. Eine Exkursion in die Vergangenheit also. Ja? Sag mal, hast du nicht auch mal an einer Schule unterrichtet? Wer hat dir das erzählt? Eigentlich niemand. Naja, irgendwie kann ich mich an Lehrer erinnern, die dir nicht ganz unähnlich waren. So? Wenn du nach Oxford fährst, könntest du mir etwas mitbringen. Auf den Dächern der Colleges gibt es eine Menge Wasserspeier mit grotesken Fratzen wie kleine Dämonen. Kauf mir bitte einen Führer davon. Du alter Narr. Was ist nur aus dir geworden? Hinter welchem Mond hast du gelebt? Deine Vorstellungen von der Welt gleichen Johns Beschreibung der Wirklichkeit so wenig wie Holbeins Gesandte dem Selbstbildnis Rembrandts. Dein Toast. Butter links, Orangenmarmelade rechts. Eine hübsche Beule hast du da. Die Schranktür. Was ist los damit? Der Riegel ist defekt, deshalb bleibt die Tür nicht immer im Schloss. Heute Morgen bin ich mal wieder dagegen gerannt. Warum lässt du sie nicht reparieren? Ach. Du musst doch nur einen Türschließer anbringen. Sieht aus wie so ein großer Metallzirkel. Man schraubt ihn an die Tür und wenn sie einmal zu ist, dann bleibt sie auch zu. Ich werde gleich nach dem Mittagessen so ein Ding besorgen. Ich möchte das lieber nicht. Na, warum denn nicht? Ist nicht teuer. In 20 Minuten hätte ich alles montiert. Ich habe Nein gesagt. Hast du den Führer bekommen? Ja. Warte. Hier ist er. Die Wasserspeier von Oxford. Gibt es irgendwelche Ähnlichkeiten? Womit? Mit mir natürlich, mit wem sonst? Na, gibt es welche, die mir gleichen? Los, John, keine falsche Zurückhaltung. Na, das hier könnte interessant sein. Mhm, hier. Am New College, eine Gruppe von 7 Speiern stellvertretend für die 7 Todsünden. Und, erinnert dich einer an mich? Allenfalls die Nummer 5. Die Nummer 5? Die Nummer 5 steht für, warte mal, Unzucht. Warum bin ich so erleichtert, dass John aus dem Haus ist? Warum fühle ich mich in seiner Gegenwart so ausgeliefert? Was gäbe ich für einen alten Freund? Einen, für den ich nicht schon immer blind und entstellt gewesen bin. Andrews Nummer, denk nach. 693 und irgendwas danach. 6936. Sechs. Neun. Drei. Ach. Ruhig, ganz ruhig, Bro. Ganz ruhig. Sechs. Neun. Fünf. Voila. Agentur Bulletin Baldwin, Andrew Bulletin am Apparat. Na, da hab ich ja Glück, dich höchstpersönlich an der Strippe zu haben. Paul? Hallo, Andrew. Paul! Ist das wirklich? Ich kann's gar nicht glauben. Nach all den Jahren. 4 Jahre, Andrew. 4 Jahre? Mein Gott, wie die Zeit vergangen ist. Ja, für mich wohl langsamer als für dich. Du, ich habe wirklich versucht, dich zu erreichen. Und jetzt möchte ich dich natürlich gern sehen. Und Jane auch. Unbedingt. Ich biete keinen besonders erfreulichen Anblick. Das hast du doch noch nie, alter Knabe. Hör zu, ich kann verstehen, wenn du die Dinge langsam an dich herankommen lassen willst. Danke für dein Verständnis. Und auch dafür, dass du mich nicht gönnerhaft behandelst. Andrew, ich habe vor ein paar Wochen versucht, dich zu erreichen. Und warum haben wir da nicht miteinander gesprochen? Du warst nicht da. Was heißt das? Nicht im Büro? Nein, nicht im Land. Moment, wann sagst du, hast du angerufen? Vor 2 oder 3 Wochen. Ich weiß nicht, mit wem du gesprochen hast, aber ich bin erst kürzlich noch mal Vater geworden. Also ich war bestimmt nicht mehr im Ausland seit letztem Jahr, Frankfurt. Und was ist mit deiner Weltreise? Meiner was? Du warst nicht in Hongkong? Australien, San Francisco? Ja schon, ich war an all diesen Orten irgendwann mal. In San Francisco das letzte Mal mit dir, weißt du noch? Wie konnte ich nur so blind sein? Paul? Ja, blind. Paul, was ist los? Ich lege jetzt auf, Andrew. Versuch bitte nicht, mich zu erreichen. Es gab so viele Zeichen. Ich habe dir mein Schicksal in die Hände gelegt und du hast mich missbraucht, erniedrigt und entehrt. Einen blinden alten Mann. Warum, um Gottes Willen, warum? Paul. Wer bist du, John Ryder? Ich sitze denn hier im Studierzimmer? Vermutlich warte ich auf dich. Wer bist du? Wie war es in Chipping Campton? Hast du alles bekommen, was du haben wolltest? Am Ende schon. Eine ziemliche Lauferei. Willst du, dass ich einen Kaffee koche? Nicht jetzt. Lass uns an die Arbeit gehen. Man wird sehen, was man sehen wird. Stimmt was nicht, Paul? Was sollte denn nicht stimmen? Wer bist du, John Ryder? Gut. Also. Wir haben mit Tod und Blindheit aufgehört. Den letzten Absatz über Rushdys Ermordung und Blairs AIDS-Erkrankung. Soll ich ihn noch einmal vorlesen? Nicht nötig. Wir beginnen einen neuen Abschnitt. Ich bin nicht nur blind, nein. Ich habe keine Augen. Paul? Was ist denn nun schon wieder? Es ist nur so, ich dachte, ich sollte dich darauf hinweisen, dass der allererste Satz des Buches »Ich bin blind« lautet. Und was willst du mir damit sagen? Nichts. Bloß wegen der Wiederholung. Ich habe mich nur gefragt, ob es dir aufgefallen ist. Ich bin kein großer Literaturkritiker, aber... Du hast recht. Danke. Du bist kein großer Literaturkritiker. Wie kannst du es wagen? Verschon mich mit deinen Ansichten über Literatur. Ich lasse mir von einem Gebrauchtwagenhändler nicht ins Handwerk pfuschen. Von einem was? Oder was immer du sein magst. Ich schreibe, nein, du schreibst den Satz, ich bin blind. So oft, wie es mir geraten scheint. Also bitte. Gut. Eines Tages, ja genau an dem Tag... Die Wiederholung von Tag ist gewiss Absicht, ja? An dem ich diese Passage diktierte... fiel mir ein, dass der Blinde zur Wirklichkeit genau den gleichen Zugang hat wie der Romanleser zur imaginären Welt, die vom Schriftsteller heraufbeschworen wird. Punkt. Der Leser kann das Milieu nicht kennen, in dem ein Roman spielt. Abgesehen von jener klar umrissenen Zone, jener kodifizierten Parzelle eines fiktiven Terrains, über welches ihn der Schriftsteller hochherzig unterrichtet. Wie aber steht es mit dem Blinden? Man denke sich einen leibhaftigen Begleiter, der ihn, bezahlt oder unbezahlt, am Arm nimmt und ihm das Spektakel der Außenwelt genau so beschreibt, wie ein Radioreporter den Verlauf eines Cricket-Matches, Ende des Absatzes, sollte sich besagter Schriftsteller oder besagter Begleiter als nicht hundertprozentig zuverlässig erweisen, tappen plötzlich beide, Leser und Blinder, im Dunkeln. John? Hm? Wer bist du, John Ryder? Du schreibst doch mit, oder? Ja, ja doch. Mach weiter. Ich muss wohl auch noch taub geworden sein, oder? Du hast dich zu einer unglaublich diskreten Schreibkraft gemausert. Also schön, ich fahre fort. Der Schriftsteller kann im literarischen Werk durchaus Lügen hervorheben. An diesem Punkt jedoch kommt meine Analogie mit dem Los des Blinden zum Erliegen. Es ist nur schwer, nur sehr schwer vorstellbar, dass der beschriebene Begleiter den Entschluss fassen könnte, einen Blinden hinsichtlich der Realität jener Welt bewusst anzulügen. Anzulügen hervorheben. Also John, jetzt schreibst du wirklich nicht mehr mit. Ich höre überhaupt keinen Tippen mehr. Was ist los? Hast du die Fingersperre? Warum Zeit vergeuden? Aus reiner Neugier, Paul. Wer oder was hat dich auf die Spur gebracht? Andrew Bowles. Mein Agent. Ich habe ihn angerufen, als du in Chipping Campton warst. Ich habe mich natürlich nach seiner Weltreise erkundigt. Ah, wie dumm von mir. Ich habe einfach nicht daran gedacht, dass du imstande sein könntest, das Telefon zu benutzen. Du hast ihm also von mir erzählt, ja? Nein, das habe ich nicht. Ich hätte es natürlich tun können. Ja, das richtige Wort ist sollen, Paul. Du hättest ihm von mir erzählen sollen. Du hättest ihm wirklich von mir erzählen sollen. Wer bist du? Du bist doch jemand, oder jemand, den ich kenne? Ist das nicht so? Wer bist du, John Ryder? Antworte mir, Herrgott, doch mal! Ja. Ja. Ich bin jemand, den du kennst. Die Welt ist klein, Paul. Besonders dann, wenn man blind ist. Aber ich hätte mich doch an deine Stimme erinnert. Ach, denk zurück, Paul. Denk weit zurück, ganz, ganz weit. Meine Stimme war nicht immer so. Ich kenne dich nicht. Ach ja? Du irrst dich, du irrst dich. Wer bist du? Was habe ich dir getan? Man kann über alles reden. Wir können über alles reden. Nicht wahr? John? John! Sag etwas. Irgendwas! Ja, Paul. Wir werden darüber reden. Das heißt, ich werde darüber reden. Ich diktiere zur Abwechslung mal das nächste Kapitel, ja? Keine Sorge, Paul. Ich will nur ein paar verlorene Seiten einfügen. Eine kleine Anekdote aus dem Leben des Autors. Der Ort der Handlung, ich denke da an ein Knabenheim außerhalb von Chichester. Na? Ja, es gibt dort einen Rugbyplatz, ein Hallenschwimmbad, viele hübsche große Schlafsäle und, fast hätte ich es vergessen, natürlich auch eine Turnhalle. Gut, gut. Erinnerst du dich immer noch nicht an mich? Naja, wie auch. Bei all den Jungs ist ja alles so lange her. Schon fast nicht mehr wahr, stimmt's? 22 Jahre. Nein, nein. Du warst damals noch kein weltberühmter Autor? Nein. Bloß einer unter zahllosen, schlecht bezahlten Lehrern. Englisch und Turnen. Ich war damals 11. Mein kleiner Cherub. Hast du mich genannt? Aufhören. Mein kleiner, süßer Engel. Aufhören. Lehrers Schätzchen, das jener Lehrer so gern streichelte. Aufhören, aufhören. Und herzte und hätschelte und küsste. Weißt du noch? Weißt du das noch, Paul? Aufhören, bitte aufhören. Ah, ja, ja. Du erinnerst dich ja doch an mich. Es waren haargenau die Worte, die ich vor so vielen Jahren geschrieben habe. Aufhören, bitte, aufhören. Aufhören, aufhören, um Gottes Willen! Halt, Maul! Ich hab dir den Mund nicht weit genug aufsperren können. Und war das nicht niedlich? So niedlich wie mein kleiner grauer Slip, den du mir heruntergezogen hast. Du hast mit beiden Händen so fest zugepackt, dass ich mir die Lunge aus dem Leib schreien wollte. Aber das konnte ich nicht. Ich bekam hier kaum noch Luft. Und als du dich endlich zurückgezogen hast und ich mich zu deinen Füßen erbrechen musste. Nein, nein. Da konnte ich es sehen, Paul. Nein, nein, nein, nein, nein. Da konnte ich es sehen, dein Gesicht. Es war, und das versichere ich dir, es war noch abscheulicher als heute. Nein, nein, nein. Es ist deplatziert, ich weiß. Für einen verschwiegenen, verschlossenen Blindband, meine ich. So Gott, was willst du tun? Was... Was willst du? Wir haben hart an deinem Buch gearbeitet, nicht wahr? Wie nanntest du es noch? Dein Testament? Du weißt ja gar nicht, wie recht du damit hast. Was? Es wird tatsächlich dein Testament sein. John, was? Was? Aber was für eins? Alles dummes Geschwätz. Ich kann die Kritiker schon hören. Ein tragischer Fall. Frühzeitige Senilität. Alzheimer. Ja, dieser schreckliche Unfall hat sein Hirn zerstört. Ich lächle jetzt auch darüber. Kannst du mich hören, Paul? Kannst du mich lächeln hören? Ja? Der Rembrandt, die Diana-Statue. Ach, ich könnte unendlich fortfahren. Dein Buch, Paul, dein Buch ist eine Ungeheuerlichkeit. Verschon mich, bitte. Eine Narretei. Ein Witz. Verschon mich, bitte. Es ist eine ebenso große Spottgeburt, wie du eine bist. Verschon mich, bitte, bitte. Paul, ganz ruhig. Warum tust du nicht so, als hättest du einen Albtraum, Paul? Du hast mir vorher genau das Gleiche gesagt, weißt du noch? Tu einfach so, als hättest du einen Albtraum, mein Engel. John, hör mir zu. Bitte hör mir zu. Ich habe dir großes Unrecht getan. Was ich mit dir gemacht habe, war einfach schrecklich. Ich bin reich. Ich kann es nicht ungeschehen machen, aber ich gebe dir im Ernst. John, ich überschreibe dir mein ganzes Vermögen. Es wird alles dir gehören, John. John, hörst du mir zu? John? John, wo bist du? Bitte tu mir nichts. Mich nicht. Was machst du, John, bitte? Na, Paul. Oh, hoffentlich ist es auch nicht zu straff, ne? Keine Sorge. Du hast es nicht lange an. Obwohl du kein Gesicht mehr hast, kann ich die Angst darin erkennen. Sicher erinnerst du dich noch an das Intermezzo mit der Krawatte. Ja? Ja, die mit dem Fleck, von der du angenommen hast, es sei die Ceruti. Du wirst lachen. Es war die Ceruti. Und es war kein Fleck drauf. Wir standen beide da und ich wühlte in deinen Krawatten und auf einmal dachte ich, wow, was für ein geräumiger Schrank. So geräumig, dass ein ganzer Mensch hineinpasst. Ich werde der Polizei sagen, dass du mich gebeten hast, das Schloss der Schranktür auszuwechseln. Es ist zu dumm, dass man sie nur von außen öffnen kann. Ja, aber was hattest du auch im Schrank zu suchen? Ha? Ich hab's. Ja, natürlich, deine Krawatten. Du wirst, wenn ich nach London fahre, nach einer deiner eleganten Ceruti-Krawatten suchen. Wo ist sie nur? Diese verdammte Krawatte. Verflucht, die muss nach hinten gerutscht sein. Du beugst dich vor und... John! John! John! Kein Mensch wird mich schreien hören. Kein Mensch. Eingezwängt wie ein Blatt Papier in einem Blindband. Tag, Mr. Ryder. Ah, Sergeant Trooks, kommen Sie doch herein. Ich mach uns einen Tee. Nein, danke. Sie packen, wie ich sehe? Ja, gestern war die Beerdigung. Hier gibt es leider nichts mehr für mich zu tun. Womit kann ich Ihnen helfen, Inspektor? Sie haben doch damals die Leiche gefunden. Sie werden sich daran erinnern, dass ich das alles bereits zu Protokoll gegeben habe. Ja, natürlich. Ziemlich grässlich für Sie. Niemals in meinem Leben werde ich den Ausdruck von blankem Entsetzen in seinen Zügen vergessen. Tja, diese Hände. Ja, die Nägel waren vollkommen abgeschürft. Alle Zehen. Bis auf die Knochen. Nichts als rohes Fleisch. Offensichtlich hat er ununterbrochen an der Tür gekratzt. Tja, schlimm. Schlimm. Tja. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ich habe hier noch was. Seine Kladde. Welche Kladde? Sein Tagebuch. Es lag auf dem kleinen Schreibtisch. Ich habe mir erlaubt, es mitzunehmen. Sein Tagebuch? Ja. Aber er konnte doch gar nicht... Offensichtlich doch. Alles ist kreuz und quer geschrieben. Sehen Sie hier... Was würde ich nur geben, meine Arme, meine Beine, alles, um diese Welt noch einmal zu sehen? Ja, das ist aber gar nicht zu entziffern. Stimmt, ja, es ist schwierig. Ja, aber hier, man wird sehen, was man sehen wird. Seltsame Formulierung. Finden Sie nicht auch? Ja, Sir Paul war auch ein sehr seltsamer Mensch. Naja... Kann man nichts mit anfangen. Hier, nehmen Sie. Sie verwalten auch seinen literarischen Nachlass, nehme ich an. Nein, bedauere. Aber ich werde dafür sorgen, dass er in gute Hände gelangt. Blindband von Gilbert Adair. Aus dem Englischen von Thomas Schlachter. Hörspielbearbeitung Klaus Ariens. Die Rollen und ihre Sprecher: Paul, Hans-Peter Halwachs. John, Andreas Fröhlich. Andrew Bowles, Heinrich Gieskes. Inspektor Trooks, Peter Nordmeier. Technische Realisation: Gertrud Melcher, Tobias Volkammer und Elke Tratnik. Regieassistenz: Fares Ramun. Regie: Angeli Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie Johann M. Kamps. Redaktion Martina Müller-Wallraff.